dort, wo es geht, eine gute Fahrt. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. You see tonight, it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, and to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud. Things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in space. Celestial.

to turn me on. I just need your body, baby, from dusk to dawn. You don't need experience to turn me on. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about, yeah. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm compatible with. Just want your extra time and your kiss. You got to knock the talk down, baby, if you want to impress me. I know how to undress me. I want to be your fantasy. Maybe you can be mine. Just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign. Just want your extra time. lover's disease. It's a one-stop shop for that heart, sweat, drug. Be here now with me. Tonight with me. Oh, gelaunt und bestens informiert in den Tag starten mit dem Radio Kiepenkerl Morgenteam. Jeden Morgen ab 6 Uhr die Muntermacher für den Kreis Coesfeld. Ich will dich jeden Morgen wecken, ich bin ja eh schon lange wach. Und dir beim Frühstück erzählen, was die Welt gerade macht. Kiepenkerl. Bin mit dir auf dem Weg zur Arbeit, headbangen auf der Autobahn. Dich jedes Mal zum Lachen bringen, wenn wir den Stau umfahren. Ich will dir vorsichtig sagen, wenn dein Held gegangen ist, dich mit seiner Platte trösten, mit der du groß geworden bist. Ich will neue Lieder spielen, für dich beim Feierabendbier, und dich danach in den Schlaf singen, vielleicht träumst du ja von mir. Ich will nicht irgendwer sein, für dich nicht irgendwer sein. Ich will sein, was dir im Kopf bleibt. Ich will sein, wann auf dein Herz schreit. Irgendwer sein, für dich nicht irgendwer sein. Ich will sein, was dir im Kopf bleibt. Ich will sein, wann auf dein Herz schreit. Ich spiel die Hits auf dir, tanz, was immer du auch gerne machst. Ich bin die Playlist für dein Tag. Ich spiel die Hits auf dir, tanz, ich mach aus jedem Dunkel hell. Radio Kiepenkerl. Ich will nicht irgendwer sein, für dich nicht irgendwer sein. Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Yeah. I'm nowhere near the edge. I just can change the atmosphere. All I ask from you is patience, some patience, some patience. Just let me know, can you be the one to hold and not let me go? stop. Run.